Kundgabe 5508. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1952. Kommet alle zu mir. In meine Arme könnet ihr euch alle flüchten, so ihr mühselig und beladen seid. Denn meine Liebe will euch alle umfangen, und niemanden werde ich zurückstoßen, der in seiner Not zu mir kommet und mich um Hilfe angeht. Ich will trösten und Kraft spenden. Ich will Wunden heilen und Schwache stärken. Ich will in allen Herzen Hoffnung und Zuversicht erwecken. Ich will meine Gnaden verschenken, weil niemand ohne Gnaden gesunden kann an seiner Seele. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer aber schwach ist im Glauben, der höret wohl diese Worte, aber er nimmt sie nicht an, als auch an ihn gesprochen. Er trägt weiter seine Last, die ich ihm doch gern abnehme, wenn er sie mir übergibt. Kommet zu mir. Euer Wille selbst muss euch zu mir treiben, denn ich legte nur deswegen die Last auf eure Schultern, dass ihr den Weg zu mir finden solltet. Es ist jede Not ein Lockruf eures himmlischen Vaters, der in seiner Liebe, nach eurem Kommen verlangt, um euch selig machen zu können. Und so auch sollen euch seelische Nöte zu mir führen. Alles sollet ihr mir anvertrauen, denn ich will, dass ihr euch dessen entäußert, was euch drückt. Ich kenne wohl alle eure Leiden und Nöte, doch ich kann euch erst dann helfen, wenn ihr mir alles unterbreitet, weil ich will, dass ihr wie Kinder euch zum Vater verhaltet, weil ich will, dass ihr immer den Weg gehet, den alle guten Kinder gehen, den Weg zum Vater, der in seiner Liebe ihnen jede Sorge nehmen will und ihnen beisteht mit Rat und Tat, um sie zu beglücken, zeitlich und ewig. Flüchtet allzeit in meine Arme, die sich schützend über euch ausbreiten, die euch tragen über Klippen und steinige Wege hinweg, die euch mit liebevoller Fürsorge betreuen, solange ihr auf Erden lebet. Habe Zutrauen stets und ständig, denn ich stoße keinen von euch von mir, und ob ihr auch in der Sünde wartet. Ich will euch frei machen von Sünde und Schuld. Nur kommet zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Rufet mich, dass ich mich eurer erbarme, und ich werde euch erhören. Ich werde euch meine Hände entgegenstrecken, auf dass euch der Weg zu mir leicht werde. Denn ich will helfen und heilen. Ich will Kranke und Schwache beglücken, die sich allein nicht mehr helfen können. Und ihr alle sollet in mir den erkennen, der euch erlöset hat, weil seine Liebe zu euch übergroß ist. Amen.